heimliches Rufen, öffne dein Herzkämmerlein. Hast du heute Nacht auf lieb an mich gedacht, dann darf ich im Traum bei dir sein. Lass dich nur einmal noch sehen, zeig mir dein liebes Gesicht. Dann lösch aus das Licht, mein Herz, vergiss dich nicht. Schlafe, schlafe. Denkst du noch an jene schönen Stunden, da wird dir das Leben uns gefunden. Eine kleine Melodie sang mein Herz dir spät und früh. Denkst du noch an jene schöne Zeit, mag auch die Jugend vergeht, Lieder der Liebe bestehen, trübt dir das Schicksal mal ein Glück, mein Lied bringt immer zurück. Hörst du mein heimliches Rufen? Öffne dein Herzkämmerlein. Hast du heute Nacht auch lieb an mich gedacht, dann darf ich im Traum bei dir sein. Dann lösch aus das Licht, mein Herz, vergiss dich nicht, schlafe.